Zweiter Versuch. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Aus dem langsam fast verlassenen Würzburg, wo alle Studenten weg sind, wird es gepodcast mit Paul Alvarez Löblich. Und heute sind wir elektrisch. Jawohl. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano bajo el nombre Podcasteando. This podcast is also available in English by the name Podcasteando. Und wir wollen erstens mit ein paar technischen Sachen anfangen. Ich glaube, ich habe es schon das letzte Mal gesagt. Gepodcast.tk ist jetzt als Internetadresse verfügbar, also www.gepodcast.tk. Um das nicht zu vergessen, iTunes wird empfohlen, um die Sendung zu hören. Das könnt ihr umsonst von apple.com/de/iTunes runterladen. Und das Gute ist, wenn ihr dieses Programm benutzt, dann habt ihr auch automatisch ein Verzeichnis mit den älteren Sendungen. Und mit einfach einem Klick könnt ihr die einfach herunterladen, automatisch. Dann könnt ihr es übertragen auf einen MP3-Spieler oder sowas. Und sehr, sehr praktisch. Dafür braucht ihr aber, wenn ihr einen PC benutzt, Windows XP oder 2000. Und wenn ihr einen Macintosh benutzt, macOS X. Und DSL oder schneller muss die Verbindung sein. Das Abonnieren der Podcast und das Programm sind umsonst, also gratis, kostet nichts. Sehr zu empfehlen. Um die Sendung ein bisschen leichter zu machen, sodass die ein bisschen schneller runterlädt, wird es auf 128 kbps aufgenommen. Die Qualität ist also fast identisch. Ihr werdet kaum was merken, aber es wird nicht über 40 Megabyte groß sein, sondern nur um die 25. Natürlich braucht ihr, wenn ihr kein iTunes benutzen wollt, QuickTime oder was Ähnliches zu benutzen, ne? Also Media Player geht auch. Lass uns dann anfangen. Wir wollen dann irgendwie leicht anfangen. Ich weiß, es soll elektronisch sein, aber wir machen einen Übergang von elektronisch, hardcore elektronisch, nicht so, das macht uns kaputt auf einmal. So, wir fangen mit etwas Lateinamerikanischeres an, und zwar diese tolle Gruppe aus Bogota, Kolumbien. Sie heißen Sonic. Sie sind mit Fernando Rios Schlagzeug. Der ist auch Toningenieur in dieser Gruppe. Juan Gabriel Niño Gitarre. Diego Gomez Keyboard. Der einzige Nicht-Profi in der Gruppe, aber man merkt es kaum. Man merkt es überhaupt nicht eigentlich. Der ist genial als Keyboard-Spieler. Und der spielt auch die Bassgitarre im Keyboard, also recht geil. Und letztens, aber nicht auf diesem Lied, Paula Gutierrez als Stimme. Ihr könnt, wenn ihr wollt, in myspace.com/sonicmusic ein Lied von ihr hören, also mit ihr als Stimme. Sonic schreibt man Sonique. Also, lass uns dann anfangen mit von Sonic. God made me funky. Hell yeah. Sonic aus Bogotá, Kolumbien. Ah, ich mag das Lied. Es ist einfach genial. Ah, vergiss nicht, diese Frauenstimme auch mal anzuhören. Das ist auch super. Ich werde versuchen, das Lied autorisiert zu bekommen, so dass ich es hier auch mal spielen kann. Es ist nicht Techno, es ist nicht House, es ist nicht der Art. Es ist eigentlich eher so ein bisschen Indie-Rock-mäßig. Sehr, sehr empfehlenswert. Gut, jetzt wollen wir ein bisschen Hardcore gehen. Wir überspringen direkt zu einem super Typ aus Buenos Aires, Argentina, der sogar uns ein paar Wörter zu sagen hat. Hola, desde Argentina habla PJ Rose y espero que les haya gustado nuestra música y mandamos un saludo y un agradecimiento muy grande a toda la gente que escucha y que hace este programa y que da la posibilidad a que artistas nuevos sean escuchados. Bueno, desde ya muchísimas gracias, PJ Rose desde Argentina. Das war PJ Rose aus Buenos Aires, Argentina. Der bedankt sich, dass ihr ihm die Möglichkeit gibt, seine Musik zu zeigen. Das ist ein Typ, der ein Einer-Mann-Projekt hat. Der macht alles und es ist sehr, sehr elektronisch. Ja? Also dieser Typ könnte zweifellos im Trestor in Berlin gespielt haben oder an einem schon verstorbenen Love Parade teilgenommen haben. Also richtig, richtig geil. Ich sag euch, in Venezuela gibt es eine große Bewegung in diese Richtung. Jetzt ein bisschen gemischt mit karibischen Sachen, aber trotzdem einmal gab es recht Hardcore, so wie hier in Deutschland. Und da hatte ich sehr viele Bekannte, sehr viele Leute, die mitgemacht haben. Die hätten das auch hier super gern gehabt. So, für die, die immer noch Techno schätzen können. Flown Up Beats von PJ Rose. PJ Rose, Buenos Aires, Argentina. War das nicht geil? Ah, weißt du, ich war auf dem letzten Love Parade in Berlin. Und ich kann mir total gut vorstellen, dass beim Engel zu tanzen, Siegessäule, fast 1 Million Menschen, dieses Lied, das wäre genial gewesen. Jawohl, Flown Up Beats, PJ Rose, Buenos Aires, Argentinien. Jetzt wollte ich euch was ganz Merkwürdiges zeigen. Hier handelt es sich um eine Gruppe, noch eine Gruppe aus Kolumbien. Die heißen Error 337. Und die sind so gut. Also sie haben etwas gemacht, das ich kaum mal gehört habe. Sie mischen sehr viele elektrische Sachen mit Rock, aber nicht normal Rock, so ching ching ching, sondern Hardcore-Gitarren und sehr passende Stimmen auch. Also es ist recht, recht gut, sehr genießbar. Sie haben auch voll viele verschiedene Sachen, also alles lohnt sich mal zu hören. Dieses Lied hat mich begeistert einfach, weil ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie sowas machen können. Und sie haben es gemacht und es klingt super, es klingt mega genial. Und hier mit ein paar schöne Stimmenverschleierungen und elektronische Effekte im Hintergrund. Error und R. Así, permití que viera. pozo debajo de su ombligo. Error 337, Bogotá, Kolumbien. War das nicht geil? Ich weiß nicht wieso, aber ich muss an Nine Inch Nails denken. Error 337 sind Kain, Stimme, 27 Gitarre und die elektronische Teile und KPP, Bassgitarre. Also, drei Leute, ja? Es sind nur drei. Sie spielen auch das gleiche live im Konzert. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Diese drei Leute mit nur einer Gitarre, nur eine Bassgitarre und sie spielen so geil. Also unfassbar, umwerfend. Error 337. Sehr viel Talent in Kolumbien. Sehr viel Talent in Kolumbien. Ihr könnt auch ihre Webseite schauen. Das ist Error mit Doppel-R geschrieben, error337.com, und da findet ihr sogar ein paar MP3 zum Herunterladen, wenn ihr wollt. Und das ist gestartet hier. Was wollte ich noch von denen sagen? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wir werden bestimmt was noch ein paar Lieder von denen hören, weil ich habe 6 oder so, und die sind recht gut und sehr abwechslungsreich, sehr interessante Sachen. Jetzt, dass wir schon eine ein ganz breites Spektrum von Liedern, von Musikrichtungen, von Rhythmen, alles elektronisch aber gehört haben, will ich euch eine Gruppe aus der Stadt, wo ich gewohnt habe, die letzten, also vor 3 Jahren, 9 Jahre lang. Diese Gruppe heißt Skama Sweet Selection. Die habe ich nie dort gehört. Schade. Weil sie sind recht, recht cool. Also mega geil. Ich habe von denen schon 3 Liedern und jedes Lied begeistert mich ein bisschen mehr. Dieses Lied habe ich gestern bekommen, weil ich brauchte noch etwas. Das, weißt du, so ein etwas, das macht die Sendung besonders. Und dieses Lied hier ist sehr besonders. Ihr werdet es kaum merken, aber also natürlich wird es ja merken. Es gibt sehr viel so Scratch und alles Mögliche drin, aber es ist hauptsächlich Reggae. Sie haben aber kein Schlagzeug. Also es ist sehr interessant. Sie haben diese ganz elektronischen Sachen da drin gemischt und man muss nicht wirklich nachvollziehen müssen. Aber diese Vibe ist drin und das Lied ist einfach geil. Ich höre es sehr oft, super gerne, seit gestern schon vielleicht 8 Mal gehört. Von Skama Sweet Selection aus Maracaibo, Venezuela, Chinese Song.